geschah in einer langen Nacht. Da hast du mich um den Verstand gebracht. Für mich war alles sofort klar, als ich in deine Augen sah. Sie sind so tief wie das Meer und ich versank darin. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich ohne dich verloren bin. Du hast mir mein Herz gestohlen und ich find es niemals wieder. Bleibe ich für immer allein oder erhörst du meine Lieder? Sie sind für dich und eins hab ich mir geschworen. Für dich ist mein Leben, für dich wurde ich, für dich wurde ich geboren. Ich bin verloren in einer anderen Welt. Die Gefühle machen mich verrückt. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich kann nicht vor und nicht zurück. In deiner Nähe wird mir kalt und heiß. Ich will mit dir neue Wege gehen. Ich schenke dir mein Leben. Ich werde immer zu dir stehen. Und ich find es niemals wieder. Bleibe ich für immer allein oder erhörst du meine Lieder? Sie sind für dich und eins hab ich mir geschworen. Nur für dich ist mein Leben. Für dich wurde ich, nur für dich wurde ich geboren.